E. Liebe Kunden, auch heute haben wir wieder günstige Artikel für Sie im Angebot. Argentinischer Rinderbraten, das Kilo zu 24,25 Euro. Französischer Camembert, 200 Gramm nur 1,90 Euro. Außerdem gibt es bei uns wie immer frisches Obst und Gemüse, heute in besonders guter Qualität.